Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 9. Folge unserer Sendereihe. Und Vorhang auf für die Bretter, die kein Glück bedeuten. Vorhang auf für Schuberts Weg zur Oper. Fragen sich einander ängstlich leise, ob noch nicht Vollendung sei, ob noch nicht Vollendung sei, ob noch nicht Vollendung sei. Schubert und die Oper, Schubert und das dramatische Fach, das soll heute mein Thema sein. Und das war jetzt natürlich keine Oper, das war ein Lied nach einem Text von Friedrich Schiller, Gruppe aus dem Tartarus. Es sang Matthias Görne, es spielte Elisabeth Leonskaja. Ein dramatisches Lied. Tiefes Grollen im Klavier, rastlos sprunghafte Rhythmen und ein harmonisches Konzept, das einen zeitgenössischen Rezensenten von einer regelrechten Modulationsmanie sprechen lässt. Musikalisch bleibt hier schnell kein Stein auf dem anderen. Das Dramatische ist dem Liederkomponisten Schubert also nicht fremd. Wie sollte es auch? Liederschreiben bedeutet ja nicht per se lyrisches Säuseln. Mit dem Musikdrama als Form aber, mit der Opernbühne, scheint er im Großen und Ganzen zu fremdeln. Aber nicht einmal das stimmt ganz, denn Schubert drängt es früh zur Oper. Spätestens seit er mit Joseph von Spaun im zarten Alter von 14 Jahren noch als Konviktsschüler das Kärntnertortheater besucht, die spätere Hof- und heutige Wiener Staatsoper. Gegeben werden dort zwei längst vergessene Werke eines heute längst vergessenen Komponisten, die Schweizer Familie und das Waisenhaus von Josef Weigel. Weigel assistierte Mozart unter anderem bei der Uraufführung des Figaro und schrieb selbst vorzugsweise Singspiele, Bühnenstücke also mit gesprochenen Dialogen und Musik. Und damit fängt auch Schubert an. Der Spiegelritter, des Teufels Lustschloss und der vierjährige Posten heißen seine ersten Bühnen-Gehversuche. Letzterer auf eine Vorlage von Theodor Körner. Daraus hören wir die Ouvertüre. Christoph Spering dirigiert das neue Orchester. Und wir hören auch, Schubert entdeckt hier die Klarinette und ihr romantisches Flair, wie es im schönen Schubert-Handbuch im Bärenreiter Verlag heißt. Thank you. Nun ja, für ein kleines Singspiel ist das eine ziemlich ausgewachsene Ouvertüre. Munteres Knattern in D-Dur, stolze 7,5 Minuten lang und im Seitenthema vielleicht etwas schwach auf der Brust. So beginnt 1815 der vierjährige Posten, die Geschichte eines Soldaten, der während der Napoleonischen Kriege buchstäblich auf seinem Posten vergessen wird. Das Sujet ist zeitgenössisch und entsprechend populär. Die Kriege sind gerade erst vorbei, nach schrecklichen 23 Jahren. Populär ist auch das Schicksal von Schuberts Textdichter Theodor Körner, der sich, ganz preußischer Patriot, im Kampf gegen Napoleon dem Lützowschen Freikorps anschließt und 1813 fällt. Seine Gedichte will man lesen in der prekären politischen Situation. Seine Stücke will man sehen. Und so wird, unglaublich aber wahr, der vierjährige Posten Schuberts erfolgreichstes, meistgespieltes Bühnenwerk überhaupt. An der Musik liegt das, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt. Die hat zwar ihre bühnentauglichen Meriten, aber vieles klingt doch recht schematisch, wie gelernt oder eingeübt. Wir hören gleich das Finale, schöne Stunde, die uns blendet. Der Soldat Duval wird glücklich gerettet und am Horizont taucht so etwas auf wie die Utopie von Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern. Es singen Aga Mikulaj, Andreas Karasiak, Stefan Genz und Daniel Philipp Witte sowie der Chorus Musicus Köln und es spielt noch einmal das neue Orchester unter Christoph Spering. Thank you. Ein bisschen mechanisch, so nach Schema F klingt der Wechsel zwischen Quartett, Soli und Tutti hier ja schon. Aber schließlich haben wir es auch mit der Komposition eines gerade einmal 18-jährigen Debütanten zu tun. Das war das Finale aus Schuberts Erfolgssingspiel Der vierjährige Posten in einer Aufnahme mit Christoph Spering und dem neuen Orchester. Konzertant war das Stück zuletzt in Wien zu hören, 1989. Die letzte szenische Aufführung ist sogar noch länger her, 1978 nämlich an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Das Interesse an Schubert als Opernkomponisten hält sich auch heute deutlich in Grenzen. Und daran sind hauptsächlich zwei Dinge schuld. Als erstes Schuberts Unerfahrenheit mit dem Genre. 9 fertige Opern schreibt er, von denen nur 3 zu seinen Lebzeiten überhaupt aufgeführt werden. Es fehlt ihm also ganz einfach an Praxis. Und warum wird er nicht aufgeführt? Weil in Wien die italienische Oper schwer in Mode ist oder weil anderen Komponisten der Vorzug gegeben wird, die bessere Kontakte haben oder geschickter an den Strippen ziehen. Man muss allerdings auch sehen, dass Schubert ein echtes Textproblem hat, und das ist der zweite Grund, warum er sich als Opernkomponist bis heute nicht durchsetzt. Er findet keine guten Librettisten. Die meisten seiner Libretti haben krasse dramaturgische oder sprachliche Mängel, manche haben auch beides, und darüber hinweg zu komponieren, das überfordert ihn ganz offensichtlich. Kurz nach dem vierjährigen Posten bewegt er seinen Dichterfreund Johann Baptist Mayrhofer zu einem Operntext. Der Stoff scheint lose von Shakespeare inspiriert zu sein, jedenfalls verraten das die Namen, und erzählt wird die Geschichte der ebenso schönen wie reichen Gräfin Olivia, um deren Liebesgunst 3 Studenten werben. Die Freunde von Salamanca, so heißt dieses komische Singspiel. Hören Sie Edith Mattis mit der Arie der Gräfin Olivia, Einsam schleich ich durch die Zimmer. Theodor Guschelbauer leitet das Symphonieorchester des ORF. Durch die Zimmer. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1978, live von der Schubertiade Hohenems. Und das ist neben einer Aufführung am Grazer Konservatorium auch das einzige Mal, dass die Freunde von Salamanca in neuerer Zeit überhaupt zu erleben waren. Edith Mattis mit der Arie der Olivia aus dem ersten Akt. Und das ist nun wahrlich keine schlechte Musik. Im Vergleich zum vierjährigen Posten hat der Bühnenkomponist Schubert einen gewaltigen Sprung gemacht. Man merkt das an der Komplexität der Musik, an der Differenziertheit der Orchesterbegleitung und auch an der Schönheit der Melodie. Mozarts Konstanze und Webers Agathe grüßen hier von fern. Im Finale des ersten Aktes wird ein Überfall auf die Gräfin vorgetäuscht, bei dem sich einer der Studenten als Räuber und die anderen beiden als ihre Retter ausgeben, um das gräfliche Herz auf die Probe zu stellen. Dieses erste Finale ist eine musikdramatisch ausgesprochen vielschichtige Angelegenheit und der junge Schubert zeigt sich der Aufgabe gewachsen. Hören Sie selbst: Mild senkt sich der Abend nieder. Neben Edith Mattis singen jetzt Christine Weidinger, Eberhard Büchner, Thomas Moser, Hermann Prey und Robert Holl. Theodor Guschelbauer leitet den Chor und das Symphonieorchester des ORF. Thank you. zum Herzen mir. Schöne Frau, uns war's vorbehalten, euch vom Räume zu befreien. Lasst die Götter nicht über mich fallen, meine Sorge ist erst mit dem Teil. Is the Lord so mighty? Schubert von der Schubertiade Hohenems, dem Schubert-Festival bis heute. Das war das Finale des ersten Aktes aus dem komischen Singspiel Die Freunde von Salamanca. Es sangen unter anderem Edith Mattis, Hermann Prey und Robert Holl. Das ist doch ganz lustig, das klingt doch nicht schlecht. Jedenfalls nicht schlechter als andere deutsche Singspiele oder romantische Opern. Warum also wurden und werden Schuberts Bemühungen um die Theaterbühne so wenig honoriert? Lassen wir ihn selbst antworten. 1820, im frischen Ärger darüber, dass es 2 Jahre gedauert hat, bis sein neues Singspiel, Die Zwillingsbrüder, ein Auftragswerk des Kärntner Tortheaters, dort auch gespielt wird. Trotz eines Vogels ist es schwer, wieder Kanaillen von Weigel, Treitschke etc. zu manövrieren. Drum gibt man statt meiner Operette andere Ludern, wo einem die Haare zu Berge stehen. Treitschke, das ist der Dramatiker, Theaterregisseur und Schmetterlingskundler Georg Friedrich Treitschke, am Kärntner Tor eine große Nummer. Weigel ist der bereits erwähnte Komponist Josef Weigel und Vogel, das ist der Bariton Johann Michael Vogel, ein Schubert-Freund, der sich vor allem um die großen Liederzyklen verdient macht, die schöne Müllerin und die Winterreise. Vogel hatte Schubert im Fall der Zwillingsbrüder um Vermittlung gebeten, zumal er die Doppelrolle der Zwillinge singen sollte, die des ungestümen Franz und die des sanften, ephebischen Friedrich. Das Ganze ist so etwas wie die biblische Geschichte von Kain und Abel im Gewand einer Posse. Und wie Schubert die beiden unterschiedlichen Brüder charakterisiert, das ist bemerkenswert. Zunächst den temperamentvollen Franz, con fuoco in C-Dur mit Pauken und Trompeten und mit Posaunen. Mag es stürmen, donnern, blitzen. Stürmen, donnern, blitzen, öffnen hat die Seele schund. Auf der Wasserberge Spitze und des Meeres tiefem Grund zeigt der Schiff faulen Mut, trotzend der erzürnten Flut, der erzürnten Flut. In des Meeres tiefem Grund zeigt das Schiff hohen Mut, trotz des Meeres zürnten Flut. Der zürnten Flut. Schwanken noch in eines Schelme fliegt das leichte Brett aus. Auf die schaumbedeckte Welle blickte sie hinaus und fliegt fest am Ort, steuert in den sicheren Ort, in sicheren Ort. Blickte sie entkühn hinaus und fliegt fest am Ort, steuert in Stefan Genz mit der Arie des Franz aus Schuberts Einakter Die Zwillingsbrüder. Und so klingt 2 Nummern später der andere Zwilling, Friedrich. Larghetto lautet hier die Tempobezeichnung. Es dominieren zarte Holzbläser und ein pastorales F-Dur. Liebe teure Mutter Erde, die Arie des Friedrich aus den Zwillingsbrüdern. Es sang noch einmal Stefan Genz, begleitet wurde er vom neuen Orchester unter Christoph Spering. Es fällt auf bei beiden Brüdern, dass die Gesangslinien weniger profiliert sind als die Orchesterbegleitung. Als hätte Schubert hier Angst gehabt, sich als derjenige zu erkennen zu geben, der er zu dieser Zeit ist. Ein Liederkomponist, einer, der es versteht, für Gesang, für die menschliche Stimme zu komponieren und der im Orchesterfach, zumal im Graben eines Opernhauses, noch lernen muss. Also kehrt er mit der Orchestersprache das hervor, was er sich und der Welt noch beweisen muss. Was die Formenvielfalt betrifft, kennt Schubert keine Scheu. In seinen frühen Werken für die Bühne kommt so gut wie alles vor. Dialoge, Secco- und Accompagnato-Rezitative, Arien, Duette, Quartette, große und kleine Ensembles und Zwischenaktmusiken. Und, ganz wichtig im 19. Jahrhundert, Melodramen. Das heißt Musik zum gesprochenen Wort, ohne dass dieses mit vertont wird. Bender und Mozart experimentieren mit Melodramen. Die Kerker-Szene aus Beethovens Fidelio ist eines, ebenso die Wolfsschluchtszene aus Webers Freischütz oder später dann mehr in die balladeske Richtung Liszt's Leonore oder Enoch Arden von Richard Strauss. Schubert kann das auch, auf der Opernbühne wie auch mit Klavierbegleitung. Danken Sie dir noch, der früher und der später. Sie danken weinend doch. Dann glänzt das Leben heiter. Mild lächelt jeder Schmerz. Abschied von der Erde, Deutschverzeichnis 829, ein Melodram, komponiert im Frühjahr 1826. Es sprach Dietrich Fischer-Dieskau, es spielte Gerald Moore. Natürlich fragt man sich, warum dieses Gedicht von Adolf von Prato-Bevera bei Schubert nur rezitiert wird und nicht gesungen. Eine Antwort könnte sein: Wenn man den Text ernst nimmt, jenes »Leb wohl, du schöne Erde« in seiner Endgültigkeit, dann braucht es keinen Gesang mehr. Dann gibt es keine Botschaft über den Text hinaus. Höchstens einen klingenden Raum drumherum vielleicht. Aber das ist natürlich pure Spekulation. Von den unterschiedlichen Genres her findet sich in Schuberts musikdramatischem Schaffen so gut wie alles. Singspiele in etlichen Varianten, mal possenhaft, mal komisch, mal ernst. Zauberstücke, Schauspielmusiken, romantische Opern. Sicher spricht aus dieser Vielfalt auch Schuberts Repertoirekenntnis. Er bewundert Christoph Willibald Gluck, namentlich dessen Iphigenie auf Tauris. Er verehrt Mozart natürlich, vom Figaro bis zur Zauberflöte. 1814 erlebt er am Kärntner Tortheater die Uraufführung von Beethovens Fidelio mit. 1821 auch die von der Zensur bereinigte Wiener Erstaufführung von Webers Freischütz. Ohne Samiel wohlgemerkt und mit Zauberpfeilen statt mit Freikugeln. Außerdem kennt Schubert Rossinis Barbier von Sevilla und dessen Tancredi und hört Spontinis Vestalin. Wie gut er informiert war und wie schnell er lernt, lässt sich auch an seinen handwerklichen Fortschritten ablesen. Zum Beispiel an der Instrumentation seiner großen, heroisch-romantischen Oper Alfonso und Estrella 1822. Wir hören die aufhauerische Ouvertüre. So nennt Schubert sie zumindest selbst. Thank you. Ein bisschen hört man hier natürlich den Freischütz heraus und Christoph Willibald Gluck und sogar etwas Rossini. Ottmar Suitner war das am Pult der Berliner Staatskapelle mit der Ouvertüre zu Schuberts Alfonso und Estrella. Was für eine feine Musik, durchaus mit Sinn fürs Theatralische und auch mit einer gewissen Distanz zu sich selbst. Das Libretto zu dieser heroisch-romantischen Oper aber schreibt Franz von Schober und damit ist ihr Schicksal im Grunde schon besiegelt. Denn Schober ist zwar Schuberts Freund und Gönner, aber er ist kein Librettist. Der Text hat gravierende dramaturgische Mängel. Viele Spannungsbögen stimmen einfach nicht. Die Vorgeschichte, ohne die man das Ganze nicht versteht, wird viel zu spät nachgereicht und dergleichen mehr. Am Stoff, der Versöhnung zweier feindlicher Herrscher durch die Liebe ihrer Kinder, liegt das nicht. Schober aber dichtet in Reimen und das wirkt nicht nur unfreiwillig komisch, sondern auch seltsam unangemessen. Man findet sich schwer bei der Voraussetzung, dass ein wie Schuberts an substanziell feine, poetische Nahrung gewöhnter Geist die Unzulänglichkeit des gewählten Libretto nicht hätte bemerken sollen, notiert Franz Liszt 1854 anlässlich der späten Uraufführung in Weimar. Alle früheren Versuche, die Oper zur Aufführung zu bringen, scheitern. Schuberts Gewährsmann am Kärntner Tortheater, der Sänger Vogel, hält selbst nichts von Alfonso und Estrella. Auch Vermittlungsversuche in Dresden und in Berlin scheitern. Und so verfestigt sich das zeitgenössische Bild, dass Schubert keine Opern schreiben könne. Musikalisch ist das nicht richtig. Vielleicht hält die Spannung nicht über drei Akte. Sicher wirkt das Nummerngerüst auch ein wenig statisch und starr. Da aber, wo Schubert es aufbricht, wird es richtig interessant. Schauen wir uns nur einmal die erste Begegnung der beiden Liebenden an, Alfonso und Estrella. Was Schubert hier macht, ist visionär. Er spannt drei Duette hintereinander, unterbrochen von zwei Arien, von Alfonsos »Wenn ich dich holde« sehe und von Estrellas »Könnt ich ewig hier verweilen«. Ein früher Versuch, wenn man so will, aus der Nummernoper auszusteigen und durchzukomponieren. Edith Matiss ist Estrella, Peter Schreier ist Alfonso. Es spielt noch einmal die Staatskapelle Berlin unter Ottmar Suitner. Wer bist du, holdes Wesen, das meine schwachen Augen mit solchen Reizen blendet? Auf Holz, Roschenjagd, verlor ich im Gebirge mein zögerndes Gefolge. Du Schlinde, über Felsen den Weg mir mühsam suchend, kam ich in dieses Tal. Du zeige mir die Pfade zur Königstadt zurück. Und nein, verbirg dich nicht, aus Licht und strahlten Höhen stiegst freundlich du hernieder. Tausend Sonnen der Lust entbrannten Welt. Thank you. hast ja als Erinnerungszeichen an den schönsten Augenblick. Diese Kette freundlich reichen, diese Kette freundlich reichen. Ja, ich will sie treulich tragen und begegnet ihr mein Blick. Das ist schwundner Glück beklagen, das ist schwundner Glück beklagen. Doch nun komm! Schon so schnell! Sieh mich bitte! Ein Befehlen! Sieh mich bitte! Ein Befehlen! Ach, wie gerne blieb ich hier! Ach, wie gerne dien ich dir! So schnell, sieh mich bitte, ein Befehle, sieh mich bitte, ein Befehle. Oh, wie gerne blieb ich hier, oh, wie gerne blieb ich hier. Ja, ich will die Kette, ja, ich muss, ich muss, und begegne dir mein Glück. Das sind schwundne Glück beklagen. Des Himmels Höhe lässt das Glück sich freundlich sehen. Doch bevor wir's ganz empfohlen, ist's entschwunden. So die Wonne mir zu kühlen, traust du still auf eine Bar. Ach, so schnell bist du entschieden, süßer Wahn, süßer Wahn. Wird ich eh dich wieder finden? Wird ich eh dich wieder finden? Ich eh dich wieder finden? Dann, ach, wann wird ich dich wieder finden? Plötzlich aus des Himmels Höhe lässt das Glück sich freundlich sehen. Doch bevor's dir's ganze tunen, ist's entschwunden. Ist sie schwunden, wird ich je dich wieder finden, wird ich je dich wieder finden, wird ich je dich wieder finden, wird ich je dich wieder finden. Hintereinander weg drei Duette und zwei Arien aus dem ersten Akt von Alfonso und Estrella. Edith Mattis und Peter Schreier wurden begleitet von der Berliner Staatskapelle unter Ottmar Suitner, eine Aufnahme aus dem Jahr 1978. Die folgende Aufnahme ist 30 Jahre jünger, von 2009. Diesmal heißt der Held Fierabras, wieder ein Tenor. Seine Visitenkarte in der gleichnamigen Oper gibt er mit dieser Arie ab. Was quälst du mich, o Missgeschick? Jonas Kaufmann und das Mahler Chamber Orchestra. Thank you. du mich um Missgeschick? Will der Gedanke mich nicht fliehen? Ich sauge los aus ihrem Blick. Bin weg, ach mächtig, mächtig fühl ich glühen. Der Held als Anti-Held, das war die Auftrittsarie des Fierabras aus Schuberts gleichnamiger Oper. Es sang Jonas Kaufmann, es spielte das Mahler Chamber Orchestra unter Claudio Abbado. Schon die Einleitung zu dieser Arie zeigt, mit was für einem zerrissenen Charakter wir es hier zu tun haben. Tiefe, nagende Streicher gegen klagendes Holz, das sind die beiden Seelen in Fierabras Brust. Und im Grunde zieht sich dieser Riss durch das ganze Stück, im guten wie im schlechten Sinn. Es geht um Christen und um Heiden und wie sie gegeneinander kämpfen. Es geht um zwei Liebespaare, die sich finden müssen. Und es geht um Fierabras, den maurischen Fürstensohn, der zwischen allen Fronten steht. Religiös, kriegerisch und erotisch. Er ist der große Verlierer, derjenige, der verzichtet, ohne dass es ihm gedankt wird. Schon gar nicht von der Rezeption, um einen etwas kühnen Sprung zu tun. Nach dem Flop von Webers Euryanthe 1823 in Wien wird Schuberts Fierabras kurzerhand abgesagt. Das Risiko eines neuerlichen Misserfolgs ist zu groß. Nicht einmal ein Honorar bekommt Schubert für die fertige Partitur. Gespielt werden im Folgenden nur einzelne Nummern aus der Oper, konzertant. Eine Art Uraufführung kommt dann erst 1897 unter Felix Mottl in Karlsruhe zustande. Diese Oper, schreibt der böse Hanslick, setze den vollständigen Kindheitszustand des Publikums voraus. Andere sprechen von einem Gesangsverein in Ritterrüstungen oder von einer ausgedehnten Liedertafelei. Der Opernkomponist Schubert hat also erstens Pech und zweitens schlechte Karten. Wieder ist es vor allem das Libretto, das den Blick auf die Musik verstellt. Josef Kuppelwieser schreibt es, ein Bruder von Schuberts Freund Leopold Kuppelwieser, erneut ein Dilettant, wenigstens was das Musiktheater betrifft. Kuppelwiesers größter Fehler ist es, dass wesentliche Teile des dramatischen Geschehens nicht etwa musikalisch bearbeitet werden, sondern den gesprochenen Dialogen überlassen bleiben. Daraus entsteht, nicht zuletzt für die Musik, eine seltsame Unwucht zwischen dem Fortgang der Handlung und den reflektierenden Momenten. Dennoch ist vieles in dieser Partitur bemerkenswert. Die Arie der Florinda zum Beispiel im zweiten Akt, die Brust gebeugt von Sorgen. Jagende Begleitfiguren in den Streichern und waghalsige chromatische Verschiebungen zeichnen ein geradezu heroinenhaftes Frauenbild. Die Frau, die bereit ist, für ihre Liebe alles zu tun, ist eine starke Frau. Die Männer hingegen, und das hört man bei Schubert gleich im Anschluss, gleich in der nächsten Nummer, einem A cappella-Chor, rufen das Schicksal an und singen Choräle und präsentieren sich eher passiv. Die Nummer 13 und 14 also aus Schuberts Oper Fierabras. Hören Sie erst Cheryl Studer und dann den Arnold Schönberg Chor. Thank you. Vier Minuten, in denen der Riss, der durch Schuberts Fierabras geht, fühlbar wird, hörbar wird. Cheryl Studer mit der Arie der Florinda, die Brust gebeugt von Sorgen und der Arnold-Schönberg-Chor a cappella mit »O teures Vaterland«. Claudio Abbado stand am Pult des Chamber Orchestra of Europe und diese Aufnahme geht zurück auf eine berühmt gewordene Aufführung 1988 im Theater an der Wien. Die große Ruth Berghaus führte hier Regie. Seither wird Fierabras immer wieder gespielt, 2014 zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen, und man ist sich wohl einig, dass Schuberts offene, suchende, bisweilen auch richtig progressive Ästhetik die Schwächen des Librettos allemal wettmacht. Der Choral zum Beispiel, den der Herrenchor in »O teures Vaterland« singt, findet sich schon in der Ouvertüre. In F-Dur, die Bläser stimmen ihn hier an, und wie zur Befriedung, nachdem das Orchester zuvor in nur 8 Takten vom Pianissimo ins Fortissimo braust und ein rechtes Wolfsschluchtgruseln verbreitet. Das ist typisch Schubert, wie die Musik hier zwischen Dur und Moll schwankt. Claudio Abbado und das Chamber Orchestra of Europe mit der Ouvertüre zu Fierabras. Eine Oper übrigens, die nichts Überirdisches ins Spiel bringt, keine Zauberer oder Götter und sich insofern durchaus gegen den Stil der Zeit wendet. Welch ein Reichtum an Talent und Instinkt für das Dramatische. Mit einiger Erfahrung wäre er hinter Weber nicht zurückgeblieben, so schreibt der Maler Moritz von Schwind nach Schuberts Tod. Die These, dass der Opernkomponist Schubert sich nicht ausprobieren kann und deshalb hinter den Erwartungen zurückbleibt, den eigenen wie denen der Zeit, wird also schon ziemlich früh vertreten. Allerdings macht es ihm seine Zeit auch nicht leicht. Es ist ziemlich klar, was Erfolg hat und was keinen, und ob Schubert sich diesen Mechanismen jemals hätte beugen können oder wollen, bleibt fraglich. Erfolg hat die italienische Oper, weil es in Wien politisch so gewollt ist. Erfolg haben manche tragische und komische Opern des französischen Repertoires. Erfolg hat alles, was die Zensur passiert, sowieso. Und Erfolg haben fantastische Stoffe. Die Schauspielmusik zur Rosamunde, Fürstin von Zypern, die Schubert 1823 komponiert, ist von all dem das Gegenteil. Und wird prompt zu einem absoluten Fiasko. Wie Die Romanze Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhen aus der Bühnenmusik zu Helmina von Schesys Rosamunde-Schauspiel. Iliana Kotrobasch wurde begleitet von der Staatskapelle Dresden unter Willi Boskowski. Elegisches F-Moll, dunkel instrumentiert, diese Romanze ist eines der raren Glanzlichter der genannten Bühnenmusik. Die Uraufführung endet in einem Fiasko, wie gesagt, schon nach der zweiten Vorstellung wird das Ganze abgesetzt. Hier kommt wohl einiges zusammen. Ein schauriges Sujet voller Mord, Intrigen und Giftanschläge, deren gutes Ende man nicht recht glauben mag. Die Tatsache, dass die Textdichterin von Schesi sich beim Wiener Publikum gerade durch Webers Euryanthe in Misskredit gebracht hatte, und eine Musik, deren einzelne Nummern entweder wenig überzeugen oder bald ihr Eigenleben zu führen beginnen, gleichsam losgelöst von der frohen theatralischer Gebundenheit. Maria João Pires mit dem Thema aus dem Imprintu Nummer 3, Deutschverzeichnis 935, einer Übernahme aus Schuberts Rosamunde-Musik. Und hören Sie doch einmal, wie exakt Schubert dieses Thema übernommen hat. Fast ein wenig enttäuschend. Hier das Original, die dritte Zwischenaktmusik. Es spielt noch einmal die Staatskapelle Dresden unter Willi Boskowski. der traumverlorene dritte Entreakt aus Schuberts wenig glücklicher Schauspielmusik zu Rosamunde, Fürstin von Zypern. Eine Musik, die sich von der Bühne rasch emanzipiert, vergleichbar mit Mendelssohns Bühnenmusik zu Shakespeares Sommernachtstraum vielleicht. Und vielleicht ist Schubert im Grunde seines Herzens eben doch niemand, der sich leicht in den Dienst anderer künstlerischer Gewerke stellt. Vielleicht ist seine innere Musik dafür einfach zu stark. Bretter, die kein Glück bedeuten, Schuberts Weg zur Oper, das war heute mein Thema. Nächsten Sonntag geht es hier um Schubert und seine Männerfreunde, um die Künstlerkreise also, in denen er sich vornehmlich bewegt. Ich bin Christine Lemke-Mattwey, schön, dass Sie mir zugehört haben. Einen guten Sonntag noch.